Ich brauche Ihnen nicht zu sagen, dass die Zeiten mies sind. Das wissen Sie genauso gut wie ich. Hey Deutschland, hallo. Ich schalte das Fernsehen ein. Millionen explodierende Bilder strahlen. Immer hören die nahe ein. Sie zeigen mir die Gesellschaft und so Dinge, dass ich vor lauter Schreck fast vom Sofa springe. Schon seit Jahren läuft nur Dummheit, Krieg und Geld. Der Kapitalismus zerstört diese Welt. Ich kann, nein, ich kann kein Fernsehen sehen. Könnt ihr das denn richtig verstehen? Ich hab ne Fernsehallergie, so schlimm wie jetzt war sie noch nie. Ich zerschlage meine Glotze, denn ich kann diese Scheiße nicht mehr sehen. Ja, ich schmeiß die Kiste aus dem Fenster und zünd sie an. Guten Flug, auf Wiedersehen. Ich hab ne Fernsehallergie. Der Unterhaltungs Wert ist erste Sahne, zu 90% der Sendezeit läuft nur Reklame. Immer mehr Schrott wird fürs TV produziert, das Gehirn der Leute immer weiter manipuliert. All die Affengaffen im TV, was ist los? Dicke Fratzen schmatzen weiter in den Kochshows. Ich kann, nein, ich kann kein Fernsehen sehen. Könnt ihr das denn echt verstehen? Ich hab ne Fernsehallergie. So schlimm wie jetzt war sie noch nie. Ich zerschlage meine Glotze, denn ich kann diese Scheiße nicht mehr sehen. Ja, ich schmeiß die Kiste aus dem Fenster und zünd sie an. Guten Flug, auf Wiedersehen. Ich hab ne Fernsehallergie. Ich hab ne Fernsehallergie.